Posting auf Schangjutua Dera, Präsident und Staatsführer der Zentralafrikanischen Republik, richtete jüngst ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Bei der glücklichen Gelegenheit zur Feier des 9. September 2016, Nationalfeiertages der DEVRK, gratulierte er im Namen des Volkes und der Regierung Zentralafrikas und in seinem Namen dem Genossen Kim Jong-un auf das Herzlichste. Dann wünschte er, dass sich die hervorragenden Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern entsprechend den Interessen der Völker beider Länder weiter vertiefen und entwickeln würden.